herzlich willkommen zu Alpha Centauri. Haben Sie sich schon mal gefragt, warum der Mond nicht auf die Erde fällt? Schließlich fällt doch alles runter. Ne? Wir werfen irgendwas hoch und es fällt wieder runter. Eine Wasserfontäne spritzt hoch und es fällt wieder runter. Wieso fällt der Mond eigentlich nicht auf die Erde runter? Das ist eine häufig gestellte Frage und ich denke, deswegen sollten wir heute mal darüber reden. Warum fällt der Mond nicht auf die Erde? Unser Trabant, der uns seit 4,5 Milliarden Jahren umkreist, der für Ebbe und Flut verantwortlich ist und der uns in Vollmondnächten ganz besonders schön vorkommt mit seiner völlig zerbröckelten Oberfläche. Nun, ich habe Ihnen mal ein Bild mitgebracht, wie Sie es möglicherweise schon oft gesehen haben, nämlich das Bild der aufgehenden Erde über dem Mond. Dieses Bild kann man übrigens, wenn man auf dem Mond steht, so gar nicht sehen. Man sieht gar nicht, dass die Erde wirklich über dem Mond aufgeht, und zwar deswegen nicht, weil der Mond sich nicht dreht. Der Mond zeigt uns immer die gleiche Seite zu. Er bringt uns genau in einer Umrundung, dreht er sich einmal um sich selbst. Das nennt man synchronisierte Drehung. Das hängt damit zusammen, dass diese beiden Himmelskörper, nämlich Erde und Mond, sehr starke Kräfte aufeinander ausüben, nämlich die sogenannte Schwerkraft, die Gravitationskraft, die gleiche Kraft, die uns hier auf dem Boden hält, die uns morgens häufig quält, wenn wir aus dem Bett raus wollen und die uns oft genug Schwierigkeiten macht, wenn wir auf einer Waage stehen. Die normale Schwerkraft. Und die ist auch dafür verantwortlich, dass der Mond nicht auf die Erde fällt. Hinter der Frage, warum fällt denn dieses Ding nicht auf die Erde zurück, steckt ein tiefes Missverständnis. Und das Missverständnis besteht darin, dass die Leute meinen, oder dass sehr viele Leute meinen, eine Kraft hätte etwas damit zu tun, wie die Geschwindigkeit eines Körpers aussieht. Das hat man früher immer geglaubt. So bis ins 17. Jahrhundert hinein war man der Meinung, Kräfte wären notwendig, um die Bewegung eines Körpers überhaupt aufrechtzuerhalten. Das war die sogenannte aristotelische Weltmeinung, weil man natürlich auf der Erde gemerkt hat, es gibt solche Kräfte wie Muskelkraft, Reibungskraft, gerade auch bei der Luft. Und immer dann, wenn man einen Körper bewegen will, gegen die Reibungskraft, dann muss man also, oder gegen diese Bremsung durch die Reibung, muss man also eine Kraft anwenden. Und man konnte sich gar nicht vorstellen, dass es zwischen den Himmelskörpern Kräfte gibt, die überhaupt nichts mit der Aufrechterhaltung der Geschwindigkeiten zu tun hat. Und Newton, Isaac Newton, fand also heraus, wir kennen sicherlich all diese Geschichte, er lag unter einem Baum, ihm knallte ein Apfel auf den Kopf, fand also heraus, dass die Kraft, die den Mond auf seiner Umlaufbahn hält, eine sogenannte Zentripetalkraft ist. Die wirkt nämlich zum Zentrum, in dem Fall zum Zentrum der Erde hin, und die zieht den Mond an. Allerdings ist sie nur für die Beschleunigung verantwortlich, aber nicht für die Geschwindigkeit. Der Mond dreht weiter, sozusagen quer zur Zentripetalkraft, nämlich der Schwerkraft, die die Erde auf ihn ausübt. Beziehungsweise, wenn wir dann noch weitergehen im ganzen Sonnensystem, alle Planeten spüren natürlich die Schwerkraft der Sonne und drehen ihre Bahn um die Sonne herum quer zur Kraftrichtung. Nun, wie muss man sich das vorstellen, eine kraftfreie Bewegung? Wie sieht sowas aus, wenn sich ein Körper kraftfrei bewegt? Ja, da haben wir ein Problem. Denn hier auf der Erde können wir solche Bewegungen nicht erzeugen, denn wir unterliegen natürlich ständig dieser Kraft. Wir unterliegen immer der Schwerkraft. Jetzt könnte man sich ein Raumschiff überlegen, das zum Beispiel irgendwo zwischen den Sternen völlig kraftfrei sich bewegt, mit einer Geschwindigkeit, mit irgendeiner Geschwindigkeit. Und nun, und in der Tat würden die Gesetze der Mechanik würden uns sagen, dieser Körper bewegt sich einfach immer gleichmäßig mit der gleichen Geschwindigkeit weiter. Immer weiter. Wenn ich ihn jetzt aus dieser Richtung herausbringen will, dann muss ich eine Kraft ausüben. Und welche Kraft ich ausüben muss, hängt nun auch damit zusammen, wie schwer der Körper ist. Also wenn ich ein schweres Raumschiff habe, dann ist also die Kraft proportional zur Beschleunigung, also zur Geschwindigkeitsänderung, die ich hervorrufen will. Also will ich es abbremsen oder will ich es beschleunigen? Und zur Masse von diesem Ding. Und das ist eines von den grundsätzlichen newtonschen Gesetzen und sagt uns einfach, ein Körper ist träge, wenn er Masse hat, und ich muss was aufwenden, um ihn aus seiner normalen Bahn zu bringen. Und im Grunde ist es genau das, was den Mond auf seiner Bahn hält. In der Tat ist dieser Trabant eingefangen im Schwerkraftfeld der Erde, und diese beiden Körper drehen sich sozusagen um einen gemeinsamen Schwerpunkt, der ein bisschen außerhalb des Erdschwerpunktes liegt. Und dadurch wird die Erde regelmäßig, nämlich über Ebbe und Flut, wenn Sie das nächste Mal an die Nordsee fahren, schauen Sie sich das mal an, denken Sie dran, das ist die Kraft des Mondes, die da diese kleinen Wellenberge verursacht, die alle 6 Stunden kommen und gehen. Und zwar deswegen, weil natürlich die Flüssigkeiten auf unserem Trabanten sich viel schneller diesen Kräften gegenüber verhalten können als der Erdkörper selber. Und deswegen spüren wir diese Kraft, die der Mond auf die Erde ausübt, immer nur in der Flüssigkeit. Das ist zunächst einmal ganz grundsätzlich zum Thema Gravitation zwischen diesen beiden Körpern zu sagen. Wie gesagt, im Sonnensystem drehen sich alle Planeten gemäß dieser Kraft, die mit dem Abstand zum Quadrat abnimmt. Das heißt also, wenn ich von der Erde aus um einen Erdradius weit weggehe, dann hat sich die Kraft de facto verringert um einen Faktor 10. Also das heißt, je weiter ich von dem Zentrum der Schwerkraft wegkomme, umso kleiner ist die Kraft. Und zwar nicht linear, sondern quadratisch. Das hat Auswirkungen, komme ich gleich drauf, es hat sogar dramatische Auswirkungen auf die räumlichen Dimensionen unseres Universums. Diese Kraft, diese Schwerkraft ist eine, die sich im gesamten Universum universell ausgebildet hat. Warum das so ist, das lag in den Anfängen des Universums begründet, in den sogenannten Anfangsbedingungen, die uns an der Stelle gar nicht interessieren sollen. Wichtig ist, die Schwerkraft, die Gravitationskraft übt auf alle Himmelskörper die gleiche Wirkung aus und sie ist proportional. Also sie hat etwas damit zu tun, welche Massen wechselwirken. Hier bei Erde und Mond sind es die beiden Massen. Bei Sonne und den Planeten ist es vor allen Dingen die Masse der Sonne, weil die Sonne eben die größte Masse im Sonnensystem ist, sind alle anderen unterliegen ihrer direkten Einwirkung. In der Milchstraße sind es die Sterne, die dem gemeinsamen Gravitationsfeld unterliegen, also dem gemeinsamen Schwerkraftfeld in der Milchstraße, aber auch dem Schwerkraftfeld des Zentrums. Im Zentrum unserer Milchstraße sind eben sehr, sehr viele Sterne. Das heißt, sie üben, genau wie die Sonne im Sonnensystem, eine große Schwerkraft aus auf die Sterne, die in der Scheibe sich herumdrehen. Das geht noch weiter. Das Ganze hat die gleiche Wirkung, die Schwerkraft hat die gleiche Wirkung zwischen Galaxien. Also, zum Beispiel hat die Milchstraße mehrere Begleitergalaxien, sogenannte Satellitengalaxien, wie die Magellanschen Wolken zum Beispiel. Die bewegen sich auf recht chaotischen Bahnen durch die Atmosphäre der Milchstraße. In unserer weiteren kosmischen Nachbarschaft ist Andromeda, auch eine Spiralgalaxie, auch sie unterliegt einem Schwerkraftfeld, nämlich dem Schwerkraftfeld der lokalen Gruppe. Das sind also Andromeda, unsere Milchstraße, noch ein paar kleinere Begleitergalaxien. Sie alle haben ein gemeinsames Schwerkraftfeld, so wie Erde und Mond eins haben. Das geht noch weiter. Die lokale Gruppe wiederum, die bewegt sich auf einen Galaxienhaufen zu, den Virgo-Haufen. Auch da immer wirkt die gleiche Gravitationskraft, die allerdings immer sich verändert, je größer die Masse wird. Also die Masse eines Galaxienhaufens zum Beispiel, das sind 1 Billion Sonnenmassen. Die Masse eines Sterns ist natürlich zum Beispiel eine Sonnenmasse wie unsere Sonne. Es gibt natürlich auch Sterne, die sind viel größer, die haben 50 oder 100 Sonnenmassen. Also Gravitationskraft ist abhängig von den Massen, die beteiligt sind, und vom Radius. Und zwar vom Radius zum Quadrat. Die Schwerkraft fällt mit dem Radius zum Quadrat ab. Nun, was heißt das eigentlich? Haben sich einige Leute in den 50er Jahren gefragt. Wir haben noch ein ganz ähnliches Kraftgesetz zwischen zwei entgegengesetzten Ladungen, zwischen den positiven und negativen Ladungen, die sogenannte elektromagnetische Kraft. Ne? Strom zum Beispiel, elektromagnetische Vorgänge, elektrotechnische Vorgänge. Diese Kraft hängt ebenfalls umgekehrt proportional vom Quadrat des Abstandes dieser beiden Ladungen ab. Diese beiden Kraftgesetze haben einige Wissenschaftler untersucht auf ihre Stabilität. Und sie haben etwas unglaublich Tolles herausgefunden. Sie haben nämlich herausgefunden, dass solche Kraftgesetze, die mit 1 durch r Quadrat gehen, also die umgekehrt proportional sind zum Quadrat des Abstandes von zwei Massen oder zwei Ladungen, solche Kraftgesetze gibt es nur in einem dreidimensionalen Universum. Das heißt also in einem Universum, in dem drei räumliche Dimensionen existieren. Nur in solchen Universen kann es solche Kraftgesetze geben. Das muss einen nicht verwundern. Verwundernd. Und besonders interessant wird es genau dann, wenn man sich fragt, können denn unter anderen Kraftgesetzen genau die gleichen Bahnen herauskommen, wie unter dem Kraftgesetz, unter dem wir existieren, nämlich dem 1 durch r Quadrat Schwerkraftgesetz. Tja, ich lasse Ihnen mal ein paar Sekunden Pause. Eine geschlossene Bahn um einen Stern herum ist eine ganz wichtige Voraussetzung für Leben. Denn ein Planet um einen Stern herum, der will natürlich, oder der soll, wenn er Leben tragen soll, dann darf er natürlich sich nicht dem Stern zu sehr nähern, dann wird er zu heiß. Er darf sich auch nicht zu sehr von ihnen entfernen, dann wird er zu kalt. Eine geschlossene Bahn bedeutet, er bleibt immer auf dem gleichen Abstand. Ungefähr. Ungefähr. So wie die Erde, wie alle Planeten im Sonnensystem im Übrigen. Solche stabilen Bahnen, stabile, geschlossene Bahnen, sind in einem Universum, das mehr als 3 räumliche Dimensionen hätte, nicht möglich. Es wäre auch nicht möglich in einem zweidimensionalen Universum, weil die Kraftgesetze anders aussehen würden. In einem anderen Universum mit mehr räumlichen Dimensionen als Höhe, Länge und Breite kann es keine stabilen Bahnen um Sterne herum geben. Und das ist natürlich eine ganz fundamentale Erkenntnis, die man da gewonnen hat und die für viele Leute sehr überraschend war, weil das war von vornherein gar nicht zu erkennen, dass man aus der Form eines Kraftgesetzes sehen kann, welche Dimensionen ein Universum haben muss. Man kann also erstmal so eine ganz klare Linie zu ziehen, man kann sagen, in einem Universum, was mehr als 3 Dimensionen hat oder weniger als 3 Dimensionen, kann es kein Leben geben. Es muss dreidimensional sein, damit die Kraftgesetze so aussehen, wie sie aussehen, dass nämlich der Mond in einer stabilen Bahn um die Erde fallen kann. Das Thema Schwerkraft ist in der Astronomie gerade heutzutage mit Hilfe von leistungsfähigen Computern zu einem höchst interessanten und wichtigen Thema geworden, weil man zum ersten Mal Dinge ausrechnen kann, die man vorher ohne diese Rechenmaschinen nicht packen konnte. Zum Beispiel die Frage nach der Stabilität der Rotationsachse unserer Erde ohne Mond und mit Mond, aber auch vor allen Dingen die Stabilität des Sonnensystems insgesamt. Nämlich, wie stabil sind eigentlich die Bahnen von Planeten um die Sonne herum? Das Sonnensystem ist 4,5 Milliarden Jahre alt. Haben diese Planeten eigentlich immer auf diesen Bahnen gesessen? Oder war das ein Anfangszustand, der ganz anders ausgesehen hat? Es zeigt sich, dass unser Sonnensystem mit der jetzigen Massenverteilung, also Merkur, Venus, Erde, Mars, Jupiter, Saturn und so weiter, auf einem ganz schmalen Stabilitätsgrad sitzt. Also winzige Abweichungen davon würden sofort dazu führen, dass die Bahnen chaotisch wären. Das heißt also, entweder sie würden sehr stark elliptisch werden, das heißt, die Planeten würden in sehr großen Abständen von der Sonne das Sonnensystem durchkreuzen und dann wieder sehr nah an die Sonne herankommen, beschleunigt werden und so weiter. Das war eine ganz wesentliche Erkenntnis, dass offensichtlich dieses Sonnensystem einen Zustand erreicht hat oder überhaupt einen Zustand erfahren hat, der extrem schmal auf einer Stabilitätskante sitzt. Und noch was anderes hat man entdeckt. Im Oktober 1998 haben Kollegen zum ersten Mal ausgerechnet, was würde eigentlich mit Venus und Merkur passieren, wenn Erde und Mond nicht da wären. Winzig klein eigentlich die Masse, die da fehlt, wenn wir die beiden wegnehmen würden. Aber die Störung, die der Jupiter auf diese beiden Planeten verursachen würde, ohne Erde und Mond, würde dazu führen, dass die beiden sehr exzentrische Bahnen bekommen, also nicht mehr fast kreisrund, sondern noch deutlich stärkere exzentrische Bahnen, als sie heute haben, denn die Bahnen sind nicht völlig kreisrund. Und einer der beiden Planeten würde verschwinden. Entweder Merkur oder Venus würden einfach rausgekickt werden. Und es zeigt sich, dass die Planetensysteme, die wir heute finden, die wir um andere Sterne herum finden, alle so ein Leben hinter sich gebracht haben müssen, dass sie praktisch freigeschaufelt wurden dadurch, dass die großen Planeten, die in der Nähe der Sterne sind, die wir sehen können, von außen nach innen gelaufen sind. Das heißt also, unser Sonnensystem ist unter all den Planetensystemen, die wir bis heute in der Milchstraße kennen, ein ganz besonderes. Und wenn Sie sich den nächsten Mal den Mond anschauen, dann denken Sie dran, Sie leben an einem ganz besonderen Platz im Universum.